Ich kam zur neuen Firma, es war am 1. Juli. Der Personalchef fragt mich gleich, sind Sie vielleicht ein Schwuli? Welche Farbe hat Ihr Klopapier, ist Ihr Großvater normal? Und tausend andere Fragen auf einem Formular. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr. Ein guter Kopfstarter und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, lieber junger Mann? Ja, hier mal unterschreiben und dann stellen wir Sie an. Was mir an diesem Job gefällt und kriegte fast einen Schlaganfall, als ich sagte Geld. Dann sagte er, okay, dann seien Sie aber auch fleißig. Ein Euro ist normal, hier gibt es 1,30. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr, ein guter Pfandstarter und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, lieber junger Mann? Ja, hier mal unterschreiben und dann kriegen wir Sie ran. Er ging mit mir nach draußen, stehen im Regen und sagt, hier werden Sie mal begraben, gleich neben Ihren Kollegen. Und eines, junger Mann, das ist Ihnen ja wohl klar, zum Pinkeln und zum Sterben ist die Frühstückspause da. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr, ein Knappenpunktstarter und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, liebe junge Frau? Ja, hier mal unterschreiben und wir machen Sie zur Sau. Ja, der Song war von Revolte Spring und heißt Wir scheißen auf Karriere. Der Inhalt sollte klar sein. Und jetzt steigen wir ein bisschen thematisch ein. Ihr habt schon bei der Ankündigung der Sendung gehört, worum es heute so ein bisschen gehen soll. Und zwar dreht sich der Beitrag um die Frage, wie kommen die Rechte zu den Arbeitenden, beziehungsweise wie sieht die Selbstorganisation von ArbeiterInnen und Arbeitern aus oder kann aussehen. Es geht jetzt weniger darum, rechtlich genau da oder festzustellen, wie das funktioniert und warum und was und bla bla bla, sondern heute soll es tatsächlich mehr darum gehen, einfach mal drüber zu sprechen, wer denn da welche Verantwortungen trägt und auch welche Institutionen zum Tragen kommen in der Regel. Und ob das denn tatsächlich im Sinne und zum Wohl der ArbeiterInnen der wichtige Weg sein kann. Zudem möchte ich so einen kleinen Exkurs machen, was genau jetzt eigentlich die ArbeiterInnen sein sollen. Das Ganze soll nicht hochtheoretisch ablaufen, immer mal wieder mit Musik untermalt werden. Und ich würde gern einsteigen mit einer anarchistischen Perspektive auf die Arbeitsfrage oder auf die Organisation von Arbeit und eine Vorgehensweise in Bezug auf die Rechte von Arbeitenden, arbeitnehmenden Menschen. Und zwar möchte ich dazu kurz einen, mittelkurz einen Text vertonen, der tatsächlich auch schon mal im Radio lief. Und zwar lief der damals Ein Interview von der Graswurzelrevolution lief damals im Bürgerfunk Münster. Ja, und zwar fragte Bernd Drücke von der Graswurzelzeit und Grasrevolution, das ist euch wahrscheinlich ein, Graswurzelrevolution wahrscheinlich ein Begriff, den Gewerkschaftsaktivisten Heiko Maywald von der FAU. Ja, Heiko Maywald ist 74 in Berlin geboren, Krankenpfleger und macht seit über 20 Jahren Betriebsarbeit in Gesundheitseinrichtungen. Er ist Mitglied der Gewerkschaft Gesundheit und Soziale Berufe Hannover, einem Syndikat der anarcho-syndikalistischen Freien ArbeiterInnen und ArbeiterUnion FAU. Ja, und er hat ist Autor unter anderem von Aus dem Takt, offensive Betriebsarbeit im Gesundheitswesen und einem anderen Buch namens Betriebsausfall, Herbst, Sturm 1989-90 in der DDR und die Kampftradition in den 20 Jahren Nachwende. Ja, warum finde ich das Interview interessant? Ich selbst komme aus dem Sozial- und Gesundheitssektor und finde gerade dort liegt ein gewisses Missverständnis, möchte ich schon fast sagen, vor, nämlich, dass dort es immer wieder so aussieht, egal ob in Kindergärten, wo Care-Arbeit mit Kindern gemacht wird, oder auch oft in pflegenden Einrichtungen, herrscht ein großer und hoher sozialer Druck. Menschen arbeiten oft viel und manchmal auch zu viel oder fühlen sich nicht gut begleitet und betreut. Im Themenbereich Fortbildung, Supervision, Urlaub, in vielen sozialen Berufen und in der Sozialarbeit wäre sicher ein höherer Freizeitanteil wünschenswert oder eine ganz andere Aufteilung der Art der Arbeit. Ja, das als kleiner Exkurs. Jetzt möchte ich aber in das Interview einsteigen und es einfach mal verlesen. Ja, Graswurzelrevolution. Stellvertretend, wie gesagt, hier Bernd Drücke. Wie bist du aufgewachsen? Maywald, ich bin in der DDR aufgewachsen, im Ostteil Berlins in Friedrichshain. Da habe ich die ersten Jahre gelebt, bin als Kind einige Male umgezogen, habe dann bis 87 in Henningsdorf gewohnt, einer zumindest damals bedeutenden Industriestadt bei Berlin, quasi im Speckgürtel von Berlin gelegen. Später habe ich meine Jugend im heutigen Sachsen-Anhalt verbracht, wir sind in den Bezirk Magdeburg gezogen, mit unseren Eltern mit, die haben des Öfteren ihre Jobs gewechselt. Heiko, wie bist du denn auf den Anarchismus bzw. den Anarcho-Syndikalismus gestoßen? Ja, über Umwege. Ich bin relativ früh als Jugendlicher quasi in eine oppositionelle Haltung zur bestehenden Gesellschaftsordnung geraten, habe mich viel mit Theorie beschäftigt, bin letztlich über den Rätekommunismus zum Anarchismus gekommen. Eigentlich über Erich Mühsam, wenn man Namen nennen möchte. Es wurde auch in der DDR viel über und viel von Erich Mühsam publiziert. Die Schriften waren zugänglich. Es waren insbesondere Bücher von Peter Kropotkin und Mühsam, die mir die Tür aufstießen. Das war mein Zugang zum Anarchismus. Ja, Heiko, und wann war das ungefähr? Den wirklichen Zugang zum Anarchismus habe ich eigentlich erst nach der Wende gefunden. Ein diffuses Verständnis vom Anarchismus hatte ich schon von jeher, eigentlich schon als Heranwachsender. Ich hatte schon länger eine gewisse Idee davon, konnte sie aber nicht so genau konkretisieren. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die so zum Anarchismus gefunden haben. Viele schon so diffuse Vorstellungen in sich tragen, vielleicht sogar auch schon relativ konkret ausgestaltet, und dass sie irgendwann auf diese Idee kommen, die sie mit sich herumtragen, Antworten finden. GWR. Viele Menschen denken bis heute, Anarchie sei Chaos und Terror. Was bedeutet Anarchie für dich? Heiko Maywald. Ich bin an sich ein friedfertiger Mensch und ich denke, das sind die meisten Menschen. Ich habe ein ganz anderes Verständnis von Anarchie und Anarchismus. Für mich ist Anarchismus die persönliche und gesellschaftliche Freiheit mit Verantwortung. Die Idee setzt viele Tugenden voraus, die aber Menschen auch mit sich bringen. Eine gewisse Verbindlichkeit, ein gewisses Vertrauen, Verantwortlichkeit und Selbstdisziplin. Auch wenn das vielleicht zurzeit ein Begriff ist, der nicht so anarchismuskonform ist, es bedeutet sich verantwortlich fühlen und verhalten. GWR. Wie hat dein Umfeld und deine Hinwendungen zum Anarchismus reagiert? Deine Geschwister, deine Eltern, deine Bekannten? Maywald. das war sehr unterschiedlich. Letztendlich bin ich an einen Freundeskreis verkehrt, wo alle ähnliche Ideen wie ich hatten. Meine Eltern standen am Anfang sehr skeptisch diesen Ideen und meinem Engagement gegenüber. Ich habe mich früher in dieser Richtung engagiert. Das war natürlich sehr vorurteilsbehaftet. Es gab ja so Stichworte, die man gemeinhin mit Anarchie und Anarchismus verbindet. Und natürlich sind meine Eltern und mein Umfeld nicht frei davon gewesen. Da waren jede Menge Ängste im Spiel. Aber im Laufe meiner Geschichte hat sich herauskristallisiert, dass die Dinge, die ich mache, eigentlich relativ vernünftig sind. Dass es auch Sachen sind, die durchaus einen gewissen Nutzen bringen. Von daher ist die Akzeptanz gestiegen. Manche Dinge, die ich mittlerweile mache, finden sie auch gut, glaube ich. War das schon zu DDR-Zeiten oder praktisch nach der Wende? Maywald. Das war ein schleichender Prozess. Ich bin relativ früh in Opposition geraten. Das war ungefähr 88, also noch vor der Wendezeit. Ich habe mich damals bestimmten Dingen verweigert, die gegeben und vorgezeichnet waren. Jeder hat mitgemacht und ich bin an der Stelle ausgeschert. Das hat erst einmal im kleineren Kreis für Aufsehen gesorgt, zum Beispiel in der Schule. Aber es nahm auch größere Kreise an, weil das Umfeld immer mit einbezogen wurde, wenn ein Jugendlicher eine Meinung vertrat, die nicht systemkonform war. Meine Eltern waren wenig davon begeistert, dass ich so Aufsehen erregte. Klar, aber sie haben mir damals für mich überraschend auch den Rücken gestärkt. Sie haben mir klar gesagt, und ich werde diese Worte niemals vergessen, du entscheidest über dein Leben und niemand sonst soll dir da hineinreden. Das ist quasi meine Leitlinie geworden. Die habe ich weiter verfolgt. Ich habe meine Eltern in der damaligen Phase, als ich wirklich Druck und Stress hatte, als unterstützend erlebt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich im Bezirk Magdeburg gelebt. 10 Jahre später, lange nach der Wende, bin ich dann nach Niedersachsen gezogen. GWR. Und da bist du dann zur FAU gestoßen. Maywald. Eigentlich bin ich das schon früher. Ich habe die FAU am Rande schon der 90er mitgekriegt. Es gab damals Leute, die die Zeitung der FAU verkauft haben, die direkte Aktion, DA. Ich glaube, dass mir in Chemnitz zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind, bei einer Demonstration. Ich habe die Zeitung gekauft und mich Jahre später lehrte, dass es da schon etwas gab, was meinen Vorstellungen zu jedem Zeitpunkt, also 1997, am nächsten kam. Ich habe Kontakt zur FAU aufgenommen, als ich noch in Sachsen-Anhalt gelebt habe. Und bin im April 98 beigetreten. GWR. Die direkte Aktion erscheint seit 1977 als anarcho-syndikalistische Zeitung. Du schreibst schon lange für DA und GWR. Vielleicht erzählst du ein bisschen über diese Zeit, vor allem bei der DA. Heiko Maywald. Die DA ist im Wesentlichen so alt wie die FAU und war lange ihr wichtigstes Medium nach außen. Heute spielen, wie überall auch, die neuen Medien, also das Internet, eine wichtige Rolle. Die DA ist die langlebigste anarcho-syndikalistische und nach der seit 72 erscheinenden Graswurzelrevolution die zweitälteste anarchistische Zeitschrift im deutschsprachigen Raum. Sie hat sich im Laufe der Jahrzehnte von einem relativ theoretischen Organ hin zu einer Gewerkschaftszeitung entwickelt. Letztendlich ist das auch die Entwicklung, die die FAU gemacht hat. Die direkte Aktion ist ein Spiegelbild davon. GWR. Die meisten Zeitungen und Zeitschriften haben einen Chefredakteur, sind hierarchisch von oben nach unten gegliedert, anders die Graswurzelrevolution. Sie hat einen Koordinationsredakteur und ist basisdemokratisch organisiert. Alle Entscheidungen werden im Konsens des GWR-HerausgeberInnenkreises gefällt. Erzähl bitte mal, wie das bei der DA aussieht. Wie trefft ihr Entscheidungen? Maywald. Bei der DA werden die Redaktionen gewählt. Sie bestehen aus diversen Teilredaktionen, die gesamte Redaktion stellen und die dafür sorgen, dass die DA zweimonatlich erscheinen kann. Die Arbeit ist ehrenamtlich, die Mandate rotieren auch. Das heißt zum Beispiel, eine Redaktion, die dieses Jahr von Hannover besetzt wird, wird nächstes Jahr von Berlin gestellt werden können. Es gibt keine dauerhaften Redaktionen, die da eingesetzt werden. Es gibt keine Redaktion auf Lebenszeit. Wir machen das ehrenamtlich. In unserer Freizeit nicht nur die redaktionelle Arbeit, sondern auch die Artikel, die beigesteuert werden. Wir werden von Mitgliedern geliefert oder auch von Leuten, die außerhalb der FAU stehen. GWR. Es gab ja auch eine rege anarchistische Bewegung in der DDR, also mit Kopfsprung, einer Untergrundzeitung, dann Umweltblätter, Telegraph, Morningstar und so weiter. Eine ganze Reihe von kleinen, aber vitalen, anarchistisch verfassten Publikationen, die meistens mit dem Zusatz nur zur innerkirchlichen Information erschienen, weil sie nur unter dem Dach der Kirche legal produziert werden konnten. Wie hast du damals die Wende erlebt? Maywald, für mich war die Wendezeit tatsächlich Befreiung und Aufbruch. Ich habe sie als intensive Zeit meines Lebens in Erinnerung behalten. Es waren wenige Monate, Aber es war für mich persönlich der Moment, wo man Freiheit sehen, schmecken, fühlen und anfassen konnte. Und dieser Moment ist geblieben. Er hat mich bis heute nachhaltig geprägt. Es ist ein Zustand, auf den ich wieder hinarbeiten möchte. Ich möchte genau wieder an dieser Stelle stehen, wo überkommene gesellschaftliche Verhältnisse aufhören zu existieren, wo etwas Neues entsteht, wo für neue Möglichkeiten Potenziale freigesetzt werden, wo Freiheit pur entsteht. GWR. Es gab damals viele Freiräume, die sich die Menschen einfach genommen haben. 90 gab es allein in Ost-Berlin, 130 instand besetzte Häuser, auch in Potsdam, Leipzig und anderen DDR-Städten wurden viele Häuser besetzt. Es gab freie Schulen, zum Beispiel wurde in Leipzig die freie Schule im Sommer 90 gegründet, noch ohne Konzept, aber direkt von der Oppositionsbewegung legalisiert. Im Grunde kann man sagen, dass es temporär ein großer freiheitlicher Aufbruch gewesen ist, der zum Teil durch die Wiedervereinigung zurückgedrängt wurde. Es gab danach dem 3. Oktober 90 die brutalen Räumungen in der Mainzer Straße und so weiter. In gewisser Weise war das eine Konterrevolution durch den Nationalismus, der geschürt wurde. Es war ursprünglich keine nationalistische Bewegung in der DDR, sondern eine Befreiungsbewegung, eine gewaltfreie Bewegung von unten. Das wurde teilweise durch den Nationalismus, der auch von Westdeutschland gepusht wurde, in ganz andere Bahnen gelenkt. Da ist viel verloren gegangen. Ich denke, dass wir, wie du eben gesagt hast, darauf hinarbeiten sollten, dass eine solche Revolution praktisch wieder realisiert werden könnte. Wie kamst du zum Anarchosyndikalismus? Was hat dich da beeinflusst? Erzähl bitte mehr zur FAU, in der du dich organisierst. Heiko Maywald. Persönlich bin ich über die Durruti-Biografie von Abel Pass zum Anarchosyndikalismus gekommen, die mich sehr beeindruckt hat und 93 im Nautilus Verlag erschienen ist. Ich habe gemerkt, das ist es. Das ist der konkrete Weg. Der Anarchosyndikalismus ist das konkreteste Angebot, wie eine freie Gesellschaft zu erreichen ist. Ich bin seit 98 Mitglied der FAU, bin ein Jahr später nach Hannover gezogen und gehöre seitdem dort der FAU an. Die bundesweite FAU ist eine Gewerkschaftsföderation und baut sich von unten nach oben auf, aus lokalen Gewerkschaftsgruppen, Syndikate genannt, die sich vor Ort zur Lokalföderation zusammenschließen. Wenn es mehrere Gruppen gibt, und in Regionen bis hin zur bundesweiten FAU. Wir haben auch einen internationalen Verband, sind international mit anderen Gewerkschaften vernetzt, nicht nur über die Internationale ArbeiterInnen-Assoziation IAA. Das gleiche Prinzip wie bei der DA kommt in der FAU zur Anwendung. Mitglieder werden von der Gewerkschaftsbasis auf Zeit in verantwortungsvolle Positionen gewählt, sind der Basis rechenschaftspflichtig und üben ihr Mandat ehrenamtlich aus, die Funktionen rotieren. Okay, damit euch die Ohren nicht abfallen, gleich geht's weiter um die FAU und wir spielen kurz Musik. Und zwar, ihr hört von Jock Quetschenpower, Quetschenpower, das Lied Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, könnt ihr es mal probieren? Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, okay, bis später dann. Hey, hey, hey, bunt bemalte Wandfassaden, die sollen uns begraben in dem Gefühl von Zufriedenheit. Und hast du noch keinen Bildschirm in eigenen vier Wänden? Nein, dann brauchst du nicht zu zittern. Hey, das Plättchen lässt sich wenden, weil Bequemlichkeit gibt's ganz umsonst in diesem Land. Keine Sorge, GEZ bezahlt das Amt. Hey, keine Sorge, GEZ bezahlt dein Amt. Und hast du auch nichts zu beißen, bunte Bilder machen satt. Wenn das so ist, dann kommt's hier sicher nie zum Knall. Auf dem Programm steht GZSZ, Revolution ist gegen drei. Bis dorthin sind dir deine Augen zugefallen. Hate Show gerne als Arschloch und Revolte ist heute nicht. Sie werfen ihre Angel aus, am Haken haben sie dich. Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Schießt deine Glotze auf den Mond, macht ihr ruhig weiter. Mich kriegt ihr nicht, das hat sich immer schon gelohnt. Mich kriegt ihr nicht, ich wär im Leben nicht gewesen, ja. Mich kriegt ihr nicht, ich hätte Bock drauf, was zu lesen, yeah. Mich kriegt ihr nicht, ich bin nicht hip, ich bin nicht trendy. Mich kriegt ihr nicht, ich hab keine Pornos auf dem Handy. Mich kriegt ihr nicht, ich will nicht sein, wie sie mich wollen. Vielleicht brauch ich gerade dich, hab Bock nach Eibenstock zu rollen. Mir ist es schön, uns kriegt ihr nicht. Danke. Ja, es geht weiter. Wie sieht eure Arbeit lokal aus, fragt die Graswurzelrevolution. Heiko Maywald. In Hannover machen wir ganz konkrete Gewerkschaftsarbeit. Wir haben uns vor einiger Zeit neu aufgestellt. Im Moment gibt es zwei Syndikate in Hannover. Einmal die Gewerkschaft Gesundheit und soziale Berufe, der ich als Krankenpfleger angehöre. Und dann das allgemeine Syndikat, wo alle anderen Berufe organisiert sind. Als GGB organisieren wir das Gesundheits- und Sozialwesen, also Erzieherinnen, Erzieher, Krankenschwester, Krankenpfleger, Ärzte und Ärztinnen, andere Heilberufe, Sozialarbeitende. Uns geht es darum, unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das ist das konkrete Angebot, das wir interessierten Menschen machen können. Dass sie sich bei uns organisieren und wir fortan gemeinsam dafür eintreten, dass sich etwas bei ihnen im Job zu ihren Gunsten verändern kann. Wir machen Betriebsarbeit, beteiligen uns an Arbeitskämpfen. Einmal im Monat bietet die FAU Hannover eine gewerkschaftliche Beratung an, wo all jene Unterstützung finden, die mit Problemen im Job ringen. Darüber hinaus halten wir regelmäßig Schulungsseminare ab mit Schwerpunkt auf betriebliche Organisierung sowie Arbeitsrecht. Das allgemeine Syndikat ist derzeit sehr rührig gegen Union-Busting, Gewerkschaftssprengung, macht mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf seine Akteure aufmerksam, unterstützt betroffene Kolleginnen und Kollegen, auch die Mitglieder anderer Gewerkschaften. Unsere AG Stadtteilpolitik ist in die hier im Entstehen begriffene Bewegung gegen Zwangsräumungen eingebunden. In naher Zukunft wollen wir hier in Hannover ein eigenes FAU-Lokal eröffnen und treffen seit Monaten alle nötigen Vorbereitungen. GWR, du hast erzählt, dass dich die Biografie über Durruti, den berühmten spanischen Anarchosyndikalisten, beeindruckt hat. Kannst du etwas über die spanische Revolution erzählen, die sich im Juli 16 zum 80. Mal jährt? Maywald, die spanische Revolution war bisher der größte und weitestgehende Versuch, eine libertäre Gesellschaft aufzubauen. Der Schwerpunkt lag damals in Katalonien, einem industriell geprägten Gebiet. Kurzer Schwenk, wir befinden uns in Katalonien und die Sendung wird in Katalonien aufgezeichnet. Aber auch in eher eher landwirtschaftlichen Regionen wurden Strukturen etabliert, die aus der Gewerkschaft der CNT heraus entstanden und in Spanien die anarchistische Gesellschaft vorwegnahmen bzw. Kurs darauf nahmen, eine solche aufzubauen. Kollektivierungen fanden in großem Maße statt. Nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Landwirtschaft. Die Verteilung der Produkte, das ganze Zusammenleben wurde selbst organisiert. Der Verkehr, das Gesundheitswesen, das Schulsystem. Sämtliche Lebens- und Wirtschaftsstrukturen wurden grundlegend umgewälzt. In Spanien gab es den bis heute konkretesten Versuch. GWR, welche Literatur würdest du zum Thema Spanische Revolution empfehlen? Da gibt es eine ganze Reihe von Büchern in kleineren Verlagen, die man aber in gut sortierten Buchläden finden und im Internet bestellen kann, die sich explizit mit der spanischen Revolution oder mit Teilfragen beschäftigen. Ich bin ein bisschen überfordert, als einen Überblick zu geben. Auch, ja, ich kürze jetzt ein bisschen das Interview, weil ich gerade sehe, es geht ziemlich jetzt um die spanische Revolution, die auch eine Rolle spielt zum Thema, aber ich werde das Interview jetzt hier mit der letzten Frage beenden. Die Graswurzelrevolution fragt Heiko Maywald, was wolltest du schon immer mal sagen? Und Maywald antwortet, Kapitalismus ist Zurichtung und Zerstörung von Menschen und Natur. Doch der Kapitalismus ist nicht alternativlos. Ja, es bleiben noch ein paar Minuten übrig von der Zeit, die ich habe. Und ich möchte die Zeit jetzt nutzen, um mal kurz darauf einzugehen, was denn so im Interview steht und was meine Gedanken dazu sind. Also zum einen haben wir im Interview gehört, dass Heiko Maywald einen Zugang zum Anarchismus gefunden hat, schon in relativ jungen Jahren, in diesem Fall auch noch in der DDR-Zeit, das Interview ist schon ein paar Jahre alt, und sich später dann in der Freien ArbeiterInnenunion FAU organisiert hat. Zuallererst hat er aber beschrieben, dass er schon früh in Opposition geraten ist und auch in Opposition gegangen ist. Ich denke, oftmals ist der Gedanke verbreitet, dass vor allem in Sozialberufen, aber oftmals auch in anderen Berufen, dass es doch ein gemeinsames Interesse der Arbeitenden und der Menschen, die Betriebe besitzen vor allem oder auch die sie besitzen und führen, gibt. Das möchte ich mal kurz so ein bisschen auseinanderzunehmen und den Gedanken hier platzieren, dass ich denke, dass es durchaus so sein kann, dass es auf der Arbeitsebene ein gemeinsames Ziel gibt. Gerade in Sozialberufen kann die gute Versorgung der Klientinnen und Klienten durchaus das gemeinsame Ziel aller sein. Also sowohl der soziale Dienst oder die Krankenkassen als auch die Pflegenden als auch die BetriebseignerInnen verfolgen vielleicht wirklich dieses Ziel, aber eben eingepflegt in das kapitalistische System, was bestimmte Interessen einfach sehr weit auseinandertreibt. Also die Senkung von Kosten liegt ganz einfach beispielsweise im Rahmen, also Senkung von Kosten im Rahmen der Arbeitsorganisation. In der Sozialarbeit reden wir da in der Regel von Personalstunden und Personalkapazitäten. Da ganz klar, so gut möglich zu sparen, ist natürlich im Interesse desjenigen, der später seine Rente auf die Überschüsse des Betriebs aufzubauen versucht. Und dieses Interesse steht diametral dem entgegen, dass die arbeitenden Angestellten haben, die eben gerne versuchen, sollten einen möglichst hohen Anteil dessen, was sie an Gewinn mit produziert haben oder eigentlich produziert haben, für sich unter sich aufzuteilen und am besten ganz für sich zu haben, ohne großartig viel abgeben zu müssen, vor allem an Menschen, die sich am Arbeitsprozess aktiv eigentlich gar nicht beteiligen. Da gibt es natürlich große Unterschiede und gerade die moderne Arbeitswelt verschiebt doch da einiges. Ich finde das Interview mit Heiko Maywald gut, weil er ein paar steile Thesen aufstellt, also relativ klar sagt, es geht ein Stück weit um Disziplin im Anarchismus, es geht aber auch und vor allem um Verantwortung und auch um Selbstverantwortung hin zur Selbstorganisation. Und hier möchte ich jetzt einfach noch in der letzten Minute, die ich mir nehme, darauf hinweisen, dass es doch wirklich darum geht, sich mit Menschen zu vernetzen, sich zu verbinden, gemeinsam über seine Arbeitssituationen zu sprechen und es nicht anonymisiert. Wir kennen alle vor allem die süddeutschen Floskeln von nicht über Geld reden und so weiter. Natürlich über Geld reden, immer über Geld reden, konkret auch bei Gehaltsverhandlungen über Geld reden. Und mit anderen Menschen über Geld reden, sich austauschen, sich vernetzen und verbinden und gemeinsam, egal ob arbeitslos, arbeitssuchend oder im Job stehend, möglichst die Lebensbedingungen aller gemeinsam verbessern. Ich denke, ohne diese Organisation wird es nicht gehen. Ganz klar lässt sich sagen, eine basisdemokratische und eine Organisation der direkten Aktion kann in meinen Augen wesentlich mehr bewirken als das Aufgehen in einer relativ anonymisierten Gewerkschaft, die dann eben wieder StellvertreterInnenpolitik betreibt. Und ihr werdet euch wundern, wenn ihr gemeinsame Projekte fahrt, wie eine Kampagne, wir FahrradfahrerInnen im Betrieb XY gehen nicht mehr damit mit, dass die AutofahrerInnen belohnt werden und wir leer ausgehen. Ja, wie viel ihr erreicht, wenn ihr der Geschäftsleitung mal gemeinsam einen Brief schreibt oder einen gemeinsamen Besuch abstattet und um ein Gespräch wünscht und den Chef oder die Chefin mal ein bisschen unter Druck setzt. Ihr werdet, natürlich kann es auch passieren, dass das Ganze übel endet, aber das Arbeitsrecht ist doch öfter, als man denkt, auf seiner Seite. Ein Arbeitsrecht, Anwalt, Anwältin, auch oftmals nicht weit. Traut euch, meldet euch, vernetzt euch. Das Schöne zum Schluss, in Karlsruhe entsteht gerade wieder eine FAU-Gruppe. Ich denke, wenn ihr euch interessiert und auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut einfach mal, was da geht und werdet am besten Mitglied in der FAU. Oder organisiert euch anderweitig vor Ort und direkt. Jetzt spiele ich noch ein Liedchen. Und zwar hört ihr von Danger Dan, Lauf davon. Da war ein Job, einer mit flexibler Arbeitszeit. In einer hippen Agentur, die sich sehr gut zu vermarkten weiß. Jede Woche eine After-Work-Party mit dem Chef. So ein Startup-Unternehmer, der Ramones-Shirts trägt. Ich schrieb grad die Bewerbungs-Mail mit meinem Lebenslauf. und klebte ein sympathisches und seriöses Foto drauf. Als mir Lou Reed erschien und sagte, lauf davon. Schwerer als reinzukommen ist es, wieder rauszukommen. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, so schnell du kannst. Und fang irgendwo nochmal von vorne an. Lou hat gesagt, lauf davon und fang von vorne an. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ganz bestimmt verloren gegangen. Hast du dir deinen Alltag oder hat dich dein Alltag gemacht? In dieser Nacht habe ich mir meine Tasche gepackt. In Bordeaux war ein Gästebett mit Kaffeefleck. Da habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr versteckt. Ich wusste nicht, was ich da wollte, aber die Jungs in der Stadt haben mir beigebracht, wie man alte Autos aufknackt. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, so schnell du kannst. Fang irgendwo nochmal von vorne an. Ende Juni ein Lou Reed-Konzert am Place de Cancans. Wir hatten kein Geld für Tickets, doch der Zaun war nicht hoch. Natürlich wurden wir erwischt und von den Flicks verhauen. Das Pepperspray hat noch tagelang gebrannt in den Augen. Ich kam als einziger davon und hab alleine getanzt. Besoffener als Lou, eine Flasche Wein in der Hand. Dann hat irgendwer gefragt, warum ich weinen muss. Ich sagte wegen Pepperspray, er gab mir einen Kuss. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, so schnell du kannst. Und fang irgendwo nochmal von vorne an.